B3C. Sie wollten mit mir über Ihre Mutter sprechen? Ja, genau, weil es hier gar nicht besser geht. Sie liegt jetzt schon seit einer Woche im Koma. Wir lassen sie mit Medikamenten gezielt in einem Tiefschlaf. Aber das nützt ihr nichts. Sie hat Schläuche hier und da. Sie kann nicht sprechen. Wir wollen das nicht mehr. Was wollen Sie nicht mehr? Ja, das Ganze. Meine Mutter war eine gute Mutter. Verstehen Sie das? Sie wollte in Frieden gehen und nicht so. Niemand redet davon, dass Ihre Mutter sterben muss. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch. Das ist richtig. Ihre Nierenwerte sind durch die Dialyse, die wir jetzt durchführen, deutlich besser geworden. Das ist prognostisch ein gutes Zeichen. Aber sie ist noch nicht über dem Berg. Aber sie ist doch sowieso schon schwer krank. Sie hat einen Herzschrittmacher, schweres Rheuma und letztes Jahr hatte sie eine Darmkrebsoperation. Aber das sind doch alles keine Erkrankungen, die unweigerlich zum Tode führen müssen. Lasst mich doch bitte gehen, sagte sie immer wieder. Und das muss man doch respektieren, oder? Herr Zabel, wir befinden uns mitten in einer intensivmedizinischen Therapie, deren Ausgang keiner von uns genau wissen kann. Es gibt überhaupt keinen ersichtlichen Grund, an unserem Behandlungskonzept Änderungen vorzunehmen. Doch, den Wunsch meiner Mutter, ihr nicht die Würde zu nehmen. Sie wollte sich niemals von solchen Ärzten wie Ihnen quälen lassen. Und Sie wissen selbstverständlich alles besser. Sie kommen zu mir ohne eine Patientenverfügung, ohne irgendetwas Schriftliches, sagen mir, was Ihre Mutter vielleicht möchte, was sie geäußert hat, als sie gesund war. Und ich soll was bitteschön machen? Die Beatmungsmaschine abstellen, das würde sie sich wünschen. Nicht leiden. Auf jeden Fall kann man die ganzen Pumpen ausstellen. Das bedeutet, dass wir Ihre Mutter in dem aktuellen Zustand, in dem sie sich befindet, quasi umbringen würden. Und das wollen Sie? Sie soll ruhig einschlafen, wie sie es sich gewünscht hat. Wissen Sie, wir haben erst vorgestern über die Krankheit und die Situation Ihrer Mutter gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich entweder nicht verstehen wollen oder es nicht können. Ich versuche jetzt, meine Chefärztin zu erreichen.